Kapitel 4 – Die Deportationen. Genau in dem Moment, als die Ordnungspolizei im Herbst 1941 bei der Vernichtung des russischen Judentums eine geringere Rolle zu spielen begann, übernahm Dalüge eine neue, für die Verwirklichung der Endlösung entscheidende Aufgabe – die Bewachung der Deportationszüge in den Osten. Ende September 1941 genehmigte Hitler den Beginn der Judendeportationen aus dem deutschen Reichsgebiet. Organisiert werden sollten sie von Heydrichs Judenexperten in Berlin, Adolf Eichmann, und den regionalen Dienststellen der Sicherheitspolizei in ganz Deutschland. Die einzigen Ausnahmen bildeten Wien und Prag, wo die Deportationen durch die von Eichmann vor dem Krieg geschaffenen und mit handverlesenen eigenen Leuten besetzten Zentralstellen für jüdische Auswanderung abgewickelt werden sollten. Es dauerte nicht lange, bis Heydrich und Dalüge sich über die für erforderlich erachtete Arbeitsteilung geeinigt hatten. Dalüges Ordnungspolizei übernahm die Bewachung der von Heydrichs Sicherheitspolizei organisierten Transporte. Vor jeder neuerlichen Deportationswelle erhielt die Ordnungspolizei vor Ort die Anweisung, den Wünschen der Sicherheitspolizei entsprechend die vereinbarten Transportwachen zu stellen, die in der Regel aus einem Offizier und 15 Mann pro Transport bestanden. Welchen Umfang hatten nun diese Einsätze? Vom Herbst 1941 bis zum Frühjahr 1945 brachten über 260 Züge deutsche, österreichische und tschechische Juden entweder direkt zu den Ghettos und Vernichtungslagern im Osten, Polen und Russland, oder zunächst ins Durchgangsghetto Theresienstadt nördlich von Prag und dann von dort in den Osten. Mindestens 147 Züge aus Ungarn, 87 aus Holland, 76 aus Frankreich, 63 aus der Slowakei, 27 aus Belgien, 23 aus Griechenland, 11 aus Italien, 7 aus Bulgarien und 6 aus Kroatien, also zusätzlich knapp 450 Züge aus West- und Südeuropa, wurden zumindest auf einer Teilstrecke von deutschen Wachen begleitet. Über die Zahl der Deportationszüge, die die Juden aus den polnischen Städten in die nahegelegenen Vernichtungslager brachten, gibt es bisher nicht einmal Schätzungen. Fest steht nur, dass es viele hundert waren. Praktisch alle diese Züge wurden von Ordnungspolizisten bewacht. Mit welchen Erlebnissen waren die Polizisten dabei konfrontiert? Eine plastische Schilderung ist bereits sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch veröffentlicht worden. Der Bericht von Leutnant Paul Saliter über die Bewachung eines Deportationszuges von Düsseldorf nach Riga am 11. Dezember 1941. Zwei andere Berichte über einen Deportationszug von Wien nach Sobibor und einen von Kolema in Galizien nach Belzec sind insofern erwähnenswert, als sie verdeutlichen, was zahlreiche Ordnungspolizeieinheiten während des Krieges mehr als 1000 Mal getan haben. Zunächst der Wiener Transport. 152. Polizeirevier, 27/II, Reichsbrückenstraße 46, Wien, den 20. Juni 1942. Erfahrungsbericht. Betrifft Transportkommando für den Judentransport Wien-Aspang-Bahnhof nach Sobibor am 14.06.1942. Bezug vom 20.03.1942. Das Transportkommando bestand aus Revierleiter der Schutzpolizei Fischmann als Führer, zwei Hauptwachen der Schutzpolizei und 13 Wachmänner der Schutzpolizei, der Reservekompanie SB, der 1. Polizeireservekompanie Ost. Der Dienst des Transportkommandos wurde am 14.06.1942 um 11 Uhr nach vorheriger fernmündlicher Anfrage bei SS-Hauptsturmführer Brunner am Aspang-Bahnhof angetreten. Erstens: Einwaggonierung der Juden. Die Einwaggonierung der Juden in den bereitgestellten Sonderzug auf dem Aspang-Bahnhof begann um 12 Uhr unter Leitung und Aufsicht des SS-Hauptsturmführers Brunner und des SS-Hauptscharführers Girzig, der Zentralstelle für jüdische Auswanderung, und wickelte sich glatt ab. Damit setzte zugleich der Bewachungsdienst des Transportkommandos ein. Insgesamt wurden 1000 Juden abtransportiert, die listenmäßige Übernahme der Juden erfolgte um 16 Uhr. Das Transportkommando musste sich infolge Waggonmangels anstelle eines Wagens zweiter Klasse mit einem solchen dritter Klasse begnügen. Zweitens. Fahrt von Wien nach Sobibor. Der Zug DA38 wurde am 14.06.1942 um 19.08 Uhr von Wien abgefertigt und fuhr über Lundenburg, Brekla, Brünn, Brno, Neisse, Nysa, Oppeln, Opole, Częstochowa, Częstochowa, Kielce, Radom, Deblin, Lublin, Chełm nach Sobibor, nicht wie vorgesehen nach Izbica. Ankunft in Sobibor am 17.06.42 um 8.15 Uhr. In Lublin Ankunft am 16.06. um 21 Uhr erwartete der SS-Obersturmführer Pohl den Zug am Bahnhof und ließ 51 arbeitsfähige Juden im Alter von 15 bis 50 Jahren auswaggonieren und in ein Arbeitslager bringen. Zugleich gab er den Auftrag, die übrigen 949 Juden in das Arbeitslager nach Sobibor zu bringen. Die beiden Namensverzeichnisse, drei Gepäckwagen mit Lebensmitteln sowie 100.000 Zloty wurden dem SS-Obersturmführer Pohl in Lublin übergeben. Um 23 Uhr erfolgte die Abfahrt von Lublin nach Sobibor. In dem Judenlager Trafnitsky, ca. 30 Kilometer nach Lublin, wurden die drei Waggons mit Gepäck und Lebensmitteln dem SS-Scharführer Meierhofer übergeben. Drittens. Übergabe der Juden in Sobibor. Der Zug fuhr am 17.06. um 8.15 Uhr in das neben dem Bahnhof Sobibor gelegene Arbeitslager, wo vom Lagerkommandanten Oberleutnant der Schutzpolizei Stangl die 949 Juden übernommen und sogleich mit der Auswaggonierung begonnen wurde, welche um 9.15 Uhr beendet war. Viertens. Abfahrt von Sobibor nach Wien. Die Abfahrt von Sobibor erfolgte sogleich nach der Beendigung der Ausladung der Juden mit dem Sonderzug um 10 Uhr nach Lublin, wo die Ankunft am 18.06. um 2.30 Uhr erfolgte. Für diesen Zug wurden keine Fahrtspesen bezahlt. Von Lublin aus erfolgte am 18.06. um 8.13 Uhr mit dem fahrplanmäßigen Eilzug die Fahrt nach Krakau, wo um 17.30 Uhr des gleichen Tages die Ankunft erfolgte. In Krakau wurde beim Reservepolizeibataillon 74, 3. Kompanie, genächtigt. Am 19.06. wurden von der genannten Kompanie für 16 Mann je eine Tagesverpflegung an die Männer ausgehändigt. Von Krakau wurde die Weiterreise am 19.06. um 20.08 Uhr ebenfalls mit einem fahrplanmäßigen Eilzug angetreten. Ankunft in Wien Ostbahnhof am 20.06.42 um 6.30 Uhr. Fünftens. Aufenthalt des Transportkommandos in Krakau. Der Aufenthalt des Transportkommandos in Krakau dauerte 26,5 Stunden. Sechstens. Grenzüberschreitung. Die Grenze Reich-Generalgouvernement passierte der Sonderzug auf der Hinfahrt am 15.06.42 um 13.45 Uhr. Auf der Rückfahrt der fahrplanmäßige Eilzug am 20.06.42 um 0.15 Uhr. Siebtens. Verpflegung. Die Männer des Transportkommandos wurden diesmal für 4 Tage mit der Kaltverpflegung beteilt. Diese bestand aus Wurst, Brot, Marmelade und Butter, war jedoch nicht genügend. In Krakau war die Tagesverpflegung bei der 3. Kompanie des Reservebataillons 74 gut und ausreichend. Achtens. Vorschläge. In Zukunft wäre die Beteiligung der Männer des Transportkommandos mit der Marschverpflegung notwendig, weil die Kaltverpflegung in den Sommermonaten nicht genügend haltbar ist. Die Wurst, es war eine Weichwurst, war schon bei der Ausgabe am 15.06. angelaufen und schlitzig, und musste spätestens am 3. Tage aufgebraucht werden, weil die Gefahr des Verderbens bestand. Für den vierten Tag mussten sich die Männer mit Marmelade begnügen, da auch schon die Butter infolge der großen Hitze in dem Waggon ranzig war. Die Dotierung der Ration ist ebenfalls etwas knapp. Neuntens, Vorkommnisse. Weder bei der Hinfahrt, Aufenthalten in den Bahnhöfen, noch bei der Rückfahrt ergab sich ein Zwischenfall. Gezeichnet Fischmann, Revierleiter der Schutzpolizei. Die Deportation der größtenteils ahnungslosen und mehrheitlich älteren und oder weiblichen Wiener Juden verlief derart reibungslos, dass sich Leutnant Fischmann auf Probleme wie die Reise im Dritter-Klasse-Wagen, die unzureichende Mannschaftsverpflegung und seine durch die Sommerhitze verdorbene Butter konzentrieren konnte. Unerwähnt blieb dabei freilich, was die eingesperrten Juden während der 61-stündigen Fahrt ohne Wasser und Nahrung in den geschlossenen Viehwaggons durchgemacht haben müssen. Fischmann war sich bei der Übergabe der 949 Juden an das angebliche Arbeitslager Sobibor jedoch durchaus des Umstandes bewusst, dass sie ohne die als arbeitsfähig ausgewählten Juden und ohne Gepäck und Lebensmittel dorthin gebracht wurden. In Sobibor befanden sich die Gaskammern tief im Wald und waren von der Verladerampe aus nicht zu sehen. Doch obwohl Ähnliches von Ordnungspolizisten meistens abgestritten wird, haben Fischmann und sein Kommando offenbar das Lager betreten und der Auswaggonierung zugesehen. Für die Ordnungspolizisten, die den Deportationszug aus Kolomea in Galizien bewachten, war die Fahrt weit anstrengender als bei dem ohne Zwischenfall verlaufenden Wiener Transport. In Galizien hatten die Juden im Sommer und Herbst 1941 offene Massaker und im Frühjahr 1942 eine erste Deportationswelle erlebt, sodass die Deportationen bei ihrer Fortsetzung im August 1942 für viele der Opfer zweifellos kein unbekanntes Schicksal mehr beinhalteten. Mitte September 1942 berichtete ein Kompanieführer des zum Polizeiregiment 24 gehörenden Reserve-Polizeibataillons 133 über das, was er innerhalb einer Woche bei Deportationsaktionen erlebt hatte. Siebtes. Polizeiregiment 24. Lemberg, Lviv, den 14. September 1942. Tagebuch Nummer 64-42-G. An den Herrn Kommandeur der Ordnungspolizei im Distrikt Galizien, Lemberg. Betrifft Judenumsiedlung. Bezug: Befehl vom 31.08.42 des Kommandeurs der Ortspolizei im Distrikt Galizien, Römisch A, 1256-42, Tagebuch Nummer 1117-42-G. Vorfassung der SS- und Polizeiführung Römisch 3, Tagebuch Nummer 474-42-G vom 29.08.42. Nach Durchführung der Aktionen zur Judenumsiedlung am 3. und 5.9.42 in Skole, Stry und Chodorow, bei der als Führer der eingesetzten Ortspolizeikräfte Hauptmann der Schutzpolizei Kröpelin bestellt worden war und von dem hierüber besonders berichtet worden ist, traf die 7. Polizeiregiment 24 befehlsgemäß am 6.9.42 abends in Kolomea ein. Hier wurde von mir unverzüglich die Fühlung mit dem Kriminalkommissar und SS-Obersturmführer Leitmaritz, Leiter der Außenstelle der Sicherheitspolizei in Kolomea, und Revieroberleutnant Hertel von der Schutzpolizei Dienstabteilung Kolomea aufgenommen. Die für den 7.9.42 angesetzte Aktion in Kolomea war für alle beteiligten Kräfte entgegen den Erfahrungen in Stry erleichtert und gut vorbereitet. Von den genannten Dienststellen und dem Arbeitsamt in Kolomea war die Parole an die Juden ausgegeben worden, sich zur Registrierung am 7.9. 5.30 Uhr auf dem Sammelplatz des Arbeitsamtes einzufinden. Hier waren zur angegebenen Zeit tatsächlich etwa 5.300 Juden aufmarschiert. Mit allen Kräften meiner Kompanie habe ich die Judenviertel abgesperrt und gründlich durchsucht, wobei noch etwa 600 Juden aufgetrieben worden waren. Die Verladung des Transportzuges war um 19 Uhr abgeschlossen. Es sind 4.769 Juden umgesiedelt worden, nachdem von den insgesamt aufgetriebenen Juden etwa 1.000 von der Sicherheitspolizei freigegeben worden waren. Jeder Waggon dieses Transportes war mit 100 Juden beladen. Die am Tage herrschende große Hitze hat die ganze Aktion stark belastet und auch den Transport sehr erschwert. Nach der ordnungsgemäßen Vernagelung und Plombierung aller Waggons setzte sich der Transportzug gegen 21 Uhr mit einem Begleitkommando von 1:9, ein Offizier, 9 Männer, nach Belcic in Bewegung. Bei der aufkommenden starken Dunkelheit in der Nacht sind mehrere Juden entkommen, die sich nach Entfernung des Stacheldrahtes durch die Luftlöcher hindurchgezwängt haben, wovon jedoch ein Teil sofort von dem Begleitkommando erschossen werden konnte, während der größte Teil der geflüchteten Juden in der Nacht oder am anderen Tage vom Bahnschutz oder anderen Polizeikräften beseitigt worden ist. Dieser Transport konnte ohne nennenswerte Vorkommnisse in Belcic abgeliefert werden. Obwohl sich bei der Länge des Zuges und der starken Dunkelheit das Kommando als zu schwach erwiesen hat, wie mir von dem direkt nach Stanislau zurückgekehrten Transportführer der 6. Polizeiregiment 24 erst am 11.9. in Stanislau berichtet werden konnte. Am 7.9. sind ca. 300 altersschwache, verseuchte, gebrechliche und nicht mehr transportfähige Juden exekutiert worden. Gemäß dem mir erst am 6.9. zur Kenntnis gekommenen Befehl vom 4.9.42 betreffend Judenumsiedlung, hier Munitionsverbrauch, sind 90% aller Exekutierten durch Karabiner bzw. Gewehr erschossen worden. Nur in Ausnahmefällen wurde von der Pistole Gebrauch gemacht. Am 8.9. und 10.9.42 sind Aktionen in Kuty, Kosow, Horodenka, Saplatov und Sniatin durchgeführt worden. Etwa 1.500 Juden mussten von Kuty 50 Kilometer oder von Kosow 35 Kilometer in Fußmärschen nach Kolomea getrieben werden, wo sie mit anderen in der Umgebung zusammengebrachten Juden im Hofe des Gefängnisses der Sicherheitspolizei übernachtet haben. Außer den in Orodenka und in Sniatin aufgetriebenen Juden, die in je 10 Waggons an diesen Orten von der Sicherheitspolizei bereits eingeladen worden waren, wurden weitere 30 Waggons in Kolomea beladen. Die Gesamtzahl der mit dem Umsiedlungszug am 10.09.42 nach Belcic beförderten Juden hat 8.205 betragen. Bei den Aktionen in der Umgebung von Kolomea am 8.9. und 10.09.42 mussten etwa 400 Juden aus den bekannten Gründen mit der Schusswaffe beseitigt werden. Bei dem großen Auftrieb an umzusiedelnden Juden bis zum 10.9. in Kolomea hat trotz der von mir geäußerten Bedenken die Sicherheitspolizei alle Juden in die gestellten 30 Waggons verladen. Mit Rücksicht auf die an den Tagen herrschende große Hitze und die Belastung der Juden durch lange Fußmärsche oder durch tagelanges Warten ohne Zuführung nennenswerter Verpflegung war die geschehene übermäßig starke Beladung des größten Teils der Waggons mit 180 bis 200 Juden derart katastrophal, dass sich der Umstand stark nachteilig für den Transport ausgewirkt hat. Wie stark die von der Sicherheitspolizei in Horodenka und Sniatin beladenen je 10 Waggons im Einzelnen mit Juden angefüllt waren, entzog sich meiner Kenntnis. Jedenfalls kamen beide Transporte in Kolomea mit vollkommen unzulänglicher Bewachung an, sodass die Vernagelung der Luftlöcher mit Stacheldraht fast restlos entfernt war. Ich habe sobald als möglich die Herausnahme dieser Transporte aus dem Bahnhof in Kolomea erwirkt und die Kopplung mit den weit ab vom Bahnhof im Abstellgleise stehenden 30 Waggons aus Kolomea veranlasst. Der jüdische Ordnungsdienst und Angehörige des Bahnhofsbaudienstes Ostbahn-Rottenarbeiter von Kolomea wurden eingesetzt, um bis zum Einbruch der Dunkelheit alle ungenügend verschlossenen Waggons in der üblichen Weise ordnungsmäßig zu verschließen. Ein Kommando in der Stärke von 1:15 unter Führung des Hauptwachtmeisters Zitzmann war beauftragt, den abgestellten Umsiedlerzug mit 50 Güterwagen bis zur Abfahrt zu bewachen und jeden Ausbruchversuch zu verhindern. Durch die bereits geschilderte Beanspruchung der Juden, die nachteilige Einwirkung der Hitze und die starke Überladung des größten Teiles der Waggons versuchten die Juden immer wieder, aus den abgestellten Waggons auszubrechen, als die Dunkelheit bereits gegen 19.30 Uhr hereingebrochen war. Um 19.50 Uhr traf das Begleitkommando zu dem Umsiedlerzug in Stärke von 1:9 unter Führung des Zugwachtmeisters Jäcklein am Abstellgleise ein. Ausbruchversuche aus dem abgestellten Zug während der Dunkelheit konnten entweder verhindert oder die ausgebrochenen Juden auf der Flucht erschossen werden. In sämtlichen Waggons hatten sich die Juden unter dem Einfluss der Hitze vollständig nackt ausgezogen. Als der Zug um 20.50 Uhr planmäßig in Kolomea abfuhr, rückte das Bewachungskommando in die Unterkunft ein. Das Begleitkommando war, wie zunächst von mir bestimmt, mit 5 Wachmännern SD auf einen Personenwagen am Anfang und 5 Wachmänner SD auf einen Personenwagen am Ende des Zuges verteilt. Wegen der Länge des Zuges und seiner Gesamtverladungsstärke von 8.205 Juden erwies sich diese Verteilung als unzweckmäßig. Zugwachmeister J. ordnete beim nächsten Halt eine Verteilung der Bewachungskräfte auf den ganzen Zug an. Die Wachtmänner mussten sich während der ganzen Fahrt in den Bremshäuschen aufhalten, um auf diese Weise am wirkungsvollsten den Fluchtversuchen der Juden entgegentreten zu können. Schon nach kurzer Fahrzeit versuchten die Juden bei einzelnen Waggons nach allen Seiten und sogar die Wagendecken zu durchbrechen. Es gelang ihnen auch teilweise, dieses Vorhaben auszuführen, sodass schon 5 Stationen vor Stanislau Zugwachtmeister Jäcklein den Bahnhofsvorsteher in Stanislau fernmündlich bat, Nägel und Bretter für eine behelfsmäßige Verschließung der schadhaften Waggons bereitzulegen und den Bahnschutz zur Bewachung des Transportes anzufordern. Als der Zug in Stanislau eintraf, waren Handwerker des Bahnhofs Stanislau und der Bahnschutz zugegen, um die notwendigen Reparaturen durchzuführen und zusätzlich die Bewachung des Zuges zu übernehmen. Die Arbeiten nahmen 1,5 Stunden in Anspruch. Als der Zug nach dieser Zeit weiterfuhr, stellte sich beim nächsten Anhalten nach einigen Stationen heraus, dass schon wieder größere Löcher in mehreren Waggons von den Juden ausgebrochen und der größte Teil des an den Lüftungsfenstern außen angebrachten Stacheldrahtes abgerissen worden waren. In einem Waggon war sogar von den Juden mit Hammer und Zange gearbeitet worden. Sie erklärten auf Befragen, dass ihnen diese Handwerkszeuge von der Sicherheitspolizei mit der Erklärung überlassen worden seien, dass sie dasselbe an ihrem nächsten Arbeitsplatz gut gebrauchen könnten. Zugwachtmeister J. ließ sich das Handwerkszeug von den Juden aushändigen. Während der Weiterfahrt des Transportzuges musste bei jedem Anhalten auf einer Station der Zug behelfsmäßig vernagelt werden, da andernfalls eine Weiterfahrt überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Um 11.15 Uhr traf der Zug in Lemberg ein. Da keine Ablösung für das Begleitkommando eingetroffen war, musste das Begleitkommando J. die Bewachung des Zuges bis Belzec übernehmen. Der Zug fuhr nach kurzem Aufenthalt im Bahnhof Lemberg zum Vorortbahnhof Klaparow, wo SS-Obersturmführer Schulze 9 Waggons, die mit L bezeichnet und für das Zwangsarbeiterlager bestimmt waren, übergeben und hier entladen wurden. SS-Obersturmführer Schulze hat dann wieder etwa 1.000 Juden dazuladen lassen. Gegen 13.30 Uhr ging der Transport in Richtung Belzec weiter. Beim Maschinenwechsel in Lemberg wurde eine so alte Maschine vorgespannt, dass die Weiterfahrt nur mit dauernden Unterbrechungen möglich war. Die langsame Fahrt wurde immer wieder von den noch kräftigsten Juden benutzt, um sich durch die gewaltsam geschaffenen Öffnungen zu zwängen und in der Flucht ihr Heil zu suchen, da sie sich beim Absprung von dem langsam fahrenden Zug kaum verletzten. Trotz der wiederholten Aufforderung an den Zugführer, schneller zu fahren, war ihm dieses unmöglich, sodass das häufige Anhalten auf offener Strecke zunehmend unangenehmer wurde. Das Kommando hatte die mitgeführte Munition kurz hinter Lemberg bereits verschossen und auch weitere 200 Schuss Munition, die es von Wehrmachtsangehörigen erhalten hatte, verbraucht, sodass es sich für den Rest der Fahrt mit Steinen vom fahrenden Zug und mit dem aufgepflanzten Seitengewehr beim anhaltenden Zug helfen musste. Die immer größer werdende Panik unter den Juden, hervorgerufen durch die starke Hitze, Überfüllung der Waggons und den Leichengestank, es befanden sich beim Ausladen der Waggons etwa 2000 Juden tot im Zuge, machten den Transport fast undurchführbar. Um 18.45 Uhr kam der Transportzug in Belzec an und wurde um 19.30 Uhr vom Zugwachtmeister Jäglein an den SS-Obersturmführer und Leiter des dortigen Lagers übergeben. Bis zur Entladung des genannten Transportes gegen 22 Uhr musste sich Jäglein im Lager aufhalten, während das Begleitkommando zur Bewachung der außerhalb des Lagers abgestellten Waggons eingesetzt wurde. Die Anzahl der auf diesem Transport entwichenen Juden kann wegen der geschilderten besonderen Verhältnisse nicht angegeben werden. Es ist jedoch anzunehmen, dass mindestens 2/3 der geflüchteten Juden erschossen oder auf andere Weise unschädlich gemacht werden konnten. Bei den Aktionen selbst in der Zeit vom 7. bis 10.9.42 sind keine besonderen Vorkommnisse eingetreten. Die Zusammenarbeit der eingesetzten Ordnungspolizeikräfte mit den Kräften der Sicherheitspolizei war gut und reibungslos. Gezeichnet Westermann, Leutnant der Schutzpolizei der Reserve und Kompanieführer. Durch dieses Dokument wird vieles deutlich. Die verzweifelten Versuche der deportierten Juden, dem Todeszug zu entkommen. Die geringe Zahl der von den Deutschen eingesetzten Kräfte, nur 10 Mann zur Bewachung von über 8000 Juden, die unvorstellbar schrecklichen Bedingungen, kilometerlange Gewaltmärsche, fürchterliche Hitze, tagelang ohne Nahrung und Wasser, 200 Personen dicht gedrängt in einem Waggon etc., durch die im Zug bereits 25% der deportierten Juden an Hitzschlag, Erstickung oder Erschöpfung starben, von den Erschießungen ganz zu schweigen, die so häufig vorkamen, dass die Wachen ihren gesamten Munitionsvorrat einschließlich Nachschub verbrauchten, die beiläufige Nachricht, dass bei jeder Deportation schon im Vorfeld Hunderte von Juden, die für den Transport als zu alt, zu schwach oder zu krank galten, routinemäßig erschossen wurden. Außerdem war diese Aktion, wie aus dem Dokument hervorgeht, nur eine von vielen, an denen sich Angehörige des Reservepolizeibataillons in Zusammenarbeit mit der Sicherheitspolizei im Spätsommer 1942 in Galizien beteiligten. Von all dem, was wir gerne über die Vollstrecker der Endlösung auf unterster Ebene wüssten, erzählen solche Dokumente allerdings wenig. Diese Männer waren keine Schreibtischmörder, die sich hinter räumlicher Distanz oder Routine verstecken und die Realität des Massenmords durch bürokratische Euphemismen verschleiern konnten. Sie sahen ihre Opfer von Angesicht zu Angesicht. Ihre Kameraden hatten bereits alle als transportunfähig erachteten Juden erschossen, und sie selbst arbeiteten anschließend stundenlang mit brutalen Mitteln daran, ihre Opfer an der Flucht aus dem Zug und damit an der Flucht vor den Gaskammern von Belzec zu hindern. Keiner der Männer, die bei den oben geschilderten Vorgängen mitmachten, dürfte die geringsten Zweifel darüber gehabt haben, woran er sich da beteiligte. An einem Massenmordprogramm zur Vernichtung der galizischen Juden. Aber wie entwickelten sich diese Männer zu Massenmördern? Was geschah in ihrer Einheit, als sie zum ersten Mal mordete? Blieb den Polizisten überhaupt eine Wahl? Und wenn ja, wie reagierten sie? Was durchlebten sie, als sich das Morden Wochen und Monate lang hinzog? Dokumente wie das über den Kolomea-Transport vermitteln uns zwar ein lebhaftes Bild von einem einzelnen Vorfall, geben aber keinen Einblick in die persönliche Entwicklung und die gruppendynamischen Vorgänge, die aus ganz normalen deutschen Männern mittleren Alters Massenmörder werden ließen. Aus diesem Grunde wenden wir uns nun wieder der Geschichte des Reservepolizeibataillons 101 zu.